Gottes Schlag. Die Sinne schwächt, die Glieder rührt. Wenn dir dem Fleisch verhasste Tag, nur Furcht und Schrecken mit sich führt, doch tröstet sich die Zuversicht, ich lasse meinem Jesu nicht. Und wenn der harte Todesschlag die Glieder rührt, wenn dir dem Fleisch verhasste Tag nur Furcht und Schrecken mit sich führt, so tröstet sich die Zuversicht, ich lasse meinen Jesu nicht. Wenn der harte Todesschlag die Sinnen schwächt, die Glieder rührt, doch tröstet sie.